Es war ein Mann, der hieß Frieda, und eine Frau, die hieß Kata Lieschen. Die hatten einander geheiratet und lebten zusammen als junge Eheleute. Eines Tages sprach der Frieda: »Ich will jetzt zur Acker, Kata Lieschen. Wann ich wiederkomme, muss etwas Gebratenes auf dem Tisch stehen für den Hunger und ein frischer Trunk dabei für den Durst.« »Geh nur, Friederchen«, antwortete die Kata Lies. »Geh nur, will dir schon recht machen.« Als nun die Essenszeit herbeirückte, holte sie eine Wurst aus dem Schornstein, tat sie in eine Bratpfanne, legte Butter dazu und stellte sie übers Feuer. Die Wurst fing an zu braten und zu brutzeln. Kata Lieschen stand dabei, hielt den Pfannenstiel und hatte so seine Gedanken. Da fiel ihm ein: »Bis die Wurst fertig ist, derweil könntest du ja im Keller den Trunk zapfen.« Also stellte es den Pfannenstiel fest, nahm eine Kanne, ging hinab in den Keller und zapfte Bier. Das Bier lief in die Kanne und Kata Lieschen sah ihm zu. Da fiel ihm ein: »Holla, der Hund ist oben nicht beigetan, der könnte die Wurst aus der Pfanne holen, du kämst mir recht.« Und im Hui war es die Kellertreppe hinauf. Aber der Spitz hatte die Wurst schon im Maul und schleifte sie auf der Erde mit sich fort. Doch Kata Lieschen, nicht faul, setzte ihm nach und jagte ihn ein gut Stück ins Feld. Aber der Hund war geschwinder als Kata Lieschen, ließ auch die Wurst nicht fahren, sondern über die Äcker hinhüpfen. »Hin ist hin«, sprach Kata Lieschen, kehrte um und weil es sich müde gelaufen hatte, ging es hübsch und langsam und kühlte sich ab. Während der Zeit lief das Bier aus dem Fass immer zu, denn Kata Lieschen hatte den Hahn nicht umgedreht, und als die Kanne voll und sonst kein Platz war, so lief es in den Keller und hörte nicht auf, als bis das ganze Fass leer war. Kata Lieschen sah schon auf der Treppe das Unglück. »Spuk«, rief es aus, »was fängst du jetzt an, dass es der Frieda nicht merkt?« Es besann sich ein Weilchen. Endlich fiel ihm ein, von der letzten Kirmes stände noch ein Sack mit schönem Weizenmehl auf dem Boden. Das wollte es herabholen und in das Bier streuen. »Ja«, sprach es, »wer zu rechter Zeit was spart, der hat's hiernach in der Not.« Stieg auf den Boden, trug den Sack herab und warf ihn gerade auf die Kanne voll Bier, dass sie umstürzte und der Trunk des Frieders auch im Keller schwamm. »Es ist ganz recht«, sprach Kata Lieschen, »wo eins ist, muss das andere auch sein«, und zerstreute das Mehl im ganzen Keller. Als es fertig war, freute es sich gewaltig über seine Arbeit und sagte: »Wie es so reinlich und sauber hier aussieht!« Um Mittagszeit kam der Frieder heim. »Nun, Frau, was hast du mir zurechtgemacht?« »Ach, Friederchen«, antwortete sie, »ich wollte dir eine Wurst braten, aber während ich das Bier dazu zapfte, hat sie der Hund aus der Pfanne weggeholt. Und während ich dem Hund nachsprang, ist das Bier ausgelaufen. Und als ich das Bier mit dem Weizenmehl auftrocknen wollte, habe ich die Kanne auch noch umgestoßen. Aber sei nur zufrieden, der Keller ist wieder ganz trocken.« Sprach der Frieder: Kata Lieschen, das hättest du nicht tun müssen. Lässt die Wurst wegholen und das Bier aus dem Fass laufen und verschüttest obendrein unser feines Mehl.« »Ja, Friederchen, das habe ich nicht gewusst, hättest mir's sagen müssen.« Der Mann dachte: »Geht das so mit deiner Frau, so musst du dich besser vorsehen.« Nun hatte er eine hübsche Summe Taler zusammengebracht. Die wechselte er in Gold ein und sprach zum Kata Lieschen: »Siehst du, das sind gelbe Gickelinge, die will ich in einen Topf tun und im Stall unter der Kuhkrippe vergraben. Aber dass du mir ja davon bleibst, sonst geht's dir schlimm.« Sprach sie: »Nein, Friederchen, will's gewiss nicht tun.« Nun, als der Frieder fort war, da kamen Kräder, die irdene Näpfe und Töpfe feil hatten, ins Dorf und fragten bei der jungen Frau an, ob sie nicht zu handeln hätte. »O, ihr lieben Leute«, sprach Kata Lieschen, »ich hab kein Geld und kann nichts kaufen, aber könnt ihr gelbe Gickelinge brauchen, so will ich wohl kaufen.« »Gelbe Gickelinge, warum nicht? Lasst sie einmal sehen.« »So geht in den Stall und grabt unter der Kuhkrippe, so werdet ihr die gelben Gickelinge finden. Ich darf nicht dabei gehen.« Die Spitzbuben gingen hin, gruben und fanden eitel Gold. Da packten sie auf damit, liefen fort und ließen Töpfe und Näpfe im Haus stehen. Kata Lieschen meinte, Sie müsste das neue Geschirr auch brauchen. Weil nun in der Küche ohnehin kein Mangel daran war, schlug sie jedem Topf den Boden aus und streckte sie insgesamt zum Zierrat auf die Zaunpfähle rings ums Haus. Wieder Frieda kam und den neuen Zierrat sah, sprach er: »Katalieschen, was hast du gemacht?« »Hab's gekauft, Friederchen, für die gelben Giggelinge, die unter der Kuhkrippe steckten. Bin selber nicht dabei gegangen, die Krämer haben sich herausgraben müssen.« »Ach, Frau«, sprach der Frieder, »was hast du gemacht? Das waren keine Giggelinge, es war eitel Gold und war all unser Vermögen. Das hättest du nicht tun sollen.« »Ja, Friederchen«, antwortete sie, »das habe ich nicht gewusst, hättest mir's vorher sagen sollen.« Katerlieschen stand ein Weilchen und besann sich. Da sprach sie: »Hör, Friederchen, das Gold wollen wir schon wieder kriegen, wollen hinter den Dieben herlaufen.« »Na, so komm«, sprach der Frieder, »wir wollen's versuchen. Nimm aber Butter und Käse mit, dass wir auf dem Weg was zu essen haben.« »Ja, Friederchen, will's mitnehmen.« Sie machten sich fort, und weil der Frieder besser zu Fuß war, ging Katerlieschen hinten nach. »Ist mein Vorteil«, dachte es. »Wenn wir umkehren, hab ich hier ein Stück voraus.« Nun kam es an einen Berg, wo auf beiden Seiten des Weges tiefe Fahrgleisen waren. »Da sehe einer«, sprach Katerlieschen, »was sie das arme Erdreich zerrissen, geschunden und gedrückt haben, das wird sein Lebtag nicht wieder heil.« Und aus mitleidigem Herzen nahm es seine Butter und bestrich die Gleisen rechts und links, damit sie von den Rädern nicht zu gedrückt würden. Und wie es sich bei seiner Barmherzigkeit so bückte, rollte ihm ein Käse aus der Tasche den Berg hinab. Sprach das Katerlieschen: »Ich habe den Weg schon einmal hierauf gemacht. Ich gehe nicht wieder hinab, es mag ein anderer hinterherlaufen und ihn wiederholen.« Also nahm es einen anderen Käse und rollte ihn hinab. Die Käse aber kam nicht wieder. Da ließ es noch einen dritten hinablaufen und dachte: »Vielleicht warten sie auf Gesellschaft und gehen nicht gern allein.« Als sie alle drei ausblieben, sprach es: »Ich weiß nicht, was das vorstellen soll. Doch kann's ja sein, der dritte hat den Weg nicht gefunden und sich verirrt. Ich will nur den vierten schicken, dass er sie herbeiruft.« Der vierte macht es aber nicht besser als der dritte. Da ward das Katerlieschen ärgerlich und warf noch den fünften und sechsten hinab. Und das waren die letzten. Zeitlang blieb es stehen und lauerte, dass sie kämen. Als sie aber immer nicht kamen, sprach es: »Oh, ihr seid gut nach dem Tod schicken. Ihr bleibt fein lange aus. Meint ihr, ich wollt noch länger auf euch warten? Ich gehe meiner Wege. Ihr könnt mir nachlaufen. Ihr habt jüngere Beine als ich.« Katerlieschen ging fort und fand den Frieder, der war stehen geblieben und hatte gewartet, weil er gerne was essen wollte. »Nun gib einmal her, was du mitgenommen hast.« Sie reichte ihm das trockene Brot. »Wo ist Butter und Käse?« fragte der Mann. »Ach, Friederchen«, sagte Katerlieschen, »mit der Butter habe ich die Fahrgleisen geschmiert, und die Käse werden bald kommen. Einer lief mir fort, da habe ich die anderen nachgeschickt, die sollten ihn rufen.« Sprach der Frieder: »Das hättest du nicht tun sollen, Katerlieschen, die Butter auf den Weg schmieren und die Käse den Berg hinabrollen.« »Ja, Friederchen, hättest es mir sagen müssen.« Da aßen sie das trockene Brot zusammen, und der Frieder sagte: »Katerlieschen, hast du auch unser Haus verwahrt, wie du fortgegangen bist?« »Nein, Friederchen, hättest es mir vorher sagen sollen.« »So geh wieder heim und bewahr erst das Haus, ehe wir weitergehen. Bring auch etwas anderes zu essen mit, ich will hier auf dich warten.« Katerlieschen ging zurück und dachte: »Friederchen will etwas anderes zu essen. Butter und Käse schmeckt ihm wohl nicht, so will ich ein Tuch voll Hutzeln und einen Krug Essig zum Trunk mitnehmen.« Danach riegelte es die Obertüre zu, aber die Untertüre hob es aus, nahm sie auf die Schulter und glaubte, wenn es die Türe in Sicherheit gebracht hätte, müsse das Haus wohl bewahrt sein. Katerlieschen nahm sich Zeit zum Weg und dachte: »Desto länger ruht sich Friederchen aus.« Als es ihn wieder erreicht hatte, sprach es: »Da, Friederchen, hast du die Haustüre, da kannst du das Haus selber verwahren.« »Ach Gott«, sprach er, »was habe ich für eine kluge Frau. Heb die Türe unten aus, dass alles hineinlaufen kann, und riegelt sie oben zu. Jetzt ist zu spät, noch einmal nach Haus zu gehen. aber hast du die Türe hierher gebracht, so sollst du sie auch ferner tragen. Die Türe will ich tragen, Friederchen, aber die Hutzeln und der Essigkrug werden mir zu schwer. Ich hänge sie an die Türe, die mag sie tragen. Nun gingen sie in den Wald und suchten die Spitzbuben, aber sie fanden sie nicht. Als endlich dunkel ward, stiegen sie auf einen Baum, und da wollten sie übernachten. Kaum aber saßen sie oben, so kamen die Kerle daher, die vortragen, was nicht mitgehen will, und die Dinge finden, ehe sie verloren sind. Sie ließen sich gerade unter dem Baum nieder, auf dem Frieda und Katerlieschen saßen, machten sich ein Feuer an und wollten ihre Beute teilen. Der Frieda stieg von der anderen Seite herab und sammelte Steine, stieg damit wieder hinauf und wollte die Diebe totwerfen. Die Steine aber trafen nicht und die Spitzbuben riefen: »Es ist bald Morgen, der Wind schüttet die Tannäpfel herunter.« Katerlieschen hatte die Türe noch immer auf der Schulter, und weil sie so schwer drückte, dachte es, die Hutzeln wären schuld und sprach: »Friederchen, ich muss die Hutzeln abwerfen.« »Nein, Katerlieschen, jetzt nicht«, antwortete er, »sie könnten uns verraten.« »Ach, Friederchen, ich muss, sie drücken mich gar zu sehr.« Ach, »nun, so tu's, in Henkers Namen.« Da rollten die Hutzeln zwischen den Ästen herab. Die Kerle unten sprachen: »Oh, die Vögel misten.« Eine Weile danach, weil die Türe noch immer drückte, sprach Katerlieschen: »Ach, Friederchen, ich muss den Essig ausschütten.« »Nein, Katerlieschen, das darfst du nicht. Es könnte uns verraten.« »Ach, Friederchen, ich muss, es drückt mir gar zu sehr.« »Ah, nur so tu's ins Henkers Namen.« Da schüttete es den Essig aus, dass er die Kerle bespritzte. Sie sprachen untereinander: »Oh, der Tautropf will schon herunter.« Endlich dachte Katerlieschen: »Sollte es wohl die Türe sein, was mich so drückt?« und sprach: »Friederchen, ich muss die Türe hinabwerfen.« »Nein, Katerlieschen, jetzt nicht. Sie könnte uns verraten.« »Ach, Friederchen, ich muss, sie drückt mich gar zu sehr.« »Nein, Katerlieschen, halt sie ja fest.« »Ach, Friederchen, ich lass sie fallen.« »Ei«, antwortete Frieda ärgerlich, »so lass sie fallen, in Teufels Namen.« Da fiel sie herunter mit starkem Gepolter, und die Kerle unten riefen: »Oh, der Teufel kommt vom Baum herab.« Rissen aus und ließen alles im Stich. Frühmorgens, wie die zwei herunterkamen, fanden sie all ihr Gold wieder und trugen es heim. Als sie wieder zu Hause waren, sprach der Frieda: »Katerlieschen, nun musst du aber auch fleißig sein und arbeiten.« »Ja, Friederchen, will's schon tun, will ins Feld gehen, Frucht schneiden.« Als Katerlieschen im Feld war, sprach's mit sich selber: »Ess ich, eh ich schneid, oder schlaf ich, eh ich schneid? Hei, ich will eher essen.« Da aß Katerlieschen und ward überm Essen schläfrig und fing an zu schneiden und schnitt halb träumend alle seine Kleider in zwei, Schürze, Rock und Hemd. Wie Katerlieschen nach langem Schlaf wieder erwachte, stand es halbnackig da und sprach zu sich selber: »Bin ich's oder bin ich's nicht? Ach, ich bin's nicht!« Unterdessen ward Nacht. Da lief Katerlieschen ins Dorf hinein, klopfte an ihres Mannes Fenster und rief: »Friederchen!« »Was ist denn?« »Möcht gern wissen, ob Katerlieschen drin ist.« »Ja, ja«, antwortete der Frieda, »es wird wohl drin liegen und schlafen.« Sprach sie: »Gut, dann bin ich gewiss schon zu Haus«, und lief fort. Draußen fand Katerlieschen Spitzbuben, die wollten stehlen. Da ging es bei sie und sprach: »Ich will euch helfen stehlen.« Die Spitzbuben meinten, es müsste die Gelegenheit des Orts, und waren zufrieden. Katerlieschen ging vor die Häuser und rief: »Leute, habt ihr was? Wir wollen stehlen.« Dachten die Spitzbuben: »Ah, das wird gut werden«, und wünschten, sie wären Katerlieschen wieder los. Da sprachen sie zu ihm: »Vom Dorf hat der Pfarrer Rüben auf dem Feld. Geh hin und rupf uns Rüben.« Katerlieschen ging hin aufs Land und fing an zu rupfen, war aber so faul und hob sich nicht in die Höhe. Da kam ein Mann vorbei, saß und stand still und dachte, das wäre der Teufel, der so in den Rüben wühlte. Lief fort ins Dorf zum Pfarrer und sprach: Herr Pfarrer, in eurem Rübenland ist der Teufel und rupft. Ach Gott, antwortete der Pfarrer, ich habe einen lahmen Fuß, ich kann nicht hinaus und ihn wegbannen. Sprach der Mann, so will ich euch hockeln, und hockelte ihn hinaus. Und als sie bei das Land kamen, machte sich das Katerlieschen hinauf und reckte sich in die Höhe. Ach, der Teufel, rief der Pfarrer, und beide eilten fort, und der Pfarrer konnte vor großer Angst mit seinem lahmen Fuße gerader laufen, als der Mann, der ihn gehockt hatte, mit seinen gesunden Beinen.